Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Aus aktuellem Anlass haben wir unser Thema umgestellt. Eigentlich wollten wir heute Nacht reden über das Thema Ich stand in den Schlagzeilen. Dieses Thema verschieben wir auf den 27.11. Heute unterhalten wir uns, möchte ich mich gerne mit euch unterhalten, über das Thema Pornografie. Was denkt ihr über Pornografie? Konsumiert ihr Pornografie oder verdient ihr vielleicht sogar euer Geld mit Pornografie? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, wie immer Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Conny, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Conny. Ich hatte ja letzte Woche schon mal angerufen und ich wollte eigentlich erzählen, was sich so auf meiner Seite getan hat. Ich erinnere mich. Du warst die nette Conny mit den Höschen, ne? Mit den getragenen Höschen. Genau. Die eine Internetseite hat. Ja. Und und daraufhin auf die Sendung, ich hatte ja den Namen eigentlich nicht erwähnt, aber sehr viele haben mich dann in den Suchmaschinen gesucht und dann doch gefunden und der Ansturm war bombastisch. Ist das wahr? Ja. Wie war der Ansturm? Also es waren tausende Besucher täglich dann drauf und ich habe E-Mails bekommen, es war Wahnsinn. Das ist ja wirklich verrückt. Und wir haben nicht die Seite genannt, wie sie heißt, sondern die haben das so rausgekriegt, die Leute. Ja, genau. Also ich habe gedacht, ich spinne. Ich hätte nie damit gerechnet und auch der Chat, weil ich habe ja den kostenlosen Chat auf meiner Seite, der hat geboomt. Ich musste den auch umschreiben. Ich habe jetzt ein anderes System drauf. Da können jetzt auch noch mehr Leute rein. Jetzt muss ich, also das ist schon sehr lustig, witzig, dass du wieder dran bist, weil ich etwas gestehen muss. Nach unserem Gespräch, was mir sehr gut gefallen hat, bin ich auch auf deine Seite gegangen und habe mir das mal angeschaut und muss wirklich sagen, dass du eine sehr attraktive junge Frau bist. Oh, danke. Also man sieht dich, aber wir müssen das vielleicht den Leuten noch mal erklären, die das Gespräch nicht gehört haben. Du hast eine Internetseite und da hast du eine Webcam und vor dieser Webcam zu bestimmten Zeiten sitzt du leicht bekleidet oder wenig bekleidet, ne? Und man kann mit dir und mit den anderen Leuten auch chatten. Genau, ne? Hauptsächlich halt mit mir. Hauptsächlich mit dir. Ja, es kommen halt viele Fragen auf, die was vielleicht manche halt so gerade brennend interessiert. Was ist denn zum Beispiel die meistgestellteste Frage? Ob ich einen Freund habe. Ob du einen Freund hast. Aber du hast einen Freund, ne? Hast du mir neulich erzählt. Ja. Ja. Und ich war ja auch ganz baff, dass du hast dann da so gesessen, man sah deinen Kopf. Und irgendwann hast du dich dann so aufgestellt und hast auch mal deinen Busen gezeigt, ne? Ja, genau. Und völlig baff war ich. Nach einer gewissen Zeit hast du dich auch aufgestellt, hast dich umgedreht und man konnte deinen sehr süßen Popo sehen, ne? Ja. So Sachen machst du also. Ja. Ja. Es gefällt vielen, ja. Ja, und mir gefällt es ja auch. Dir gefällt es auch. Du machst das ja hauptsächlich aus Spaß, ne? Es ist kein großes kommerzielles Interesse dahinter. Nein, also ich habe jetzt nur eben den Link noch auf meiner Seite, dass man mich noch anders sehen kann, weil die Nachfrage war wahnsinnig, dass man mich auch noch mit weniger Kleidung sieht. Ah ja. Und das kann ich eben nicht machen, weil ich kann ja nicht kontrollieren, ob die über 18 sind. Mhm. Also da muss man auch hinzusagen, das ist nicht harte Pornografie, was du da machst. Nein, sondern das nicht. Ist so, also scharfe Erotik, ne? Sagen wir es so. Ich habe dann auch noch ein bisschen weiter geguckt auf der Seite. Ja. Und du hattest uns ja erzählt, dass du Höschen verkaufst. Ja. An Männer, auch getragene Höschen. Mhm. Und die für, weiß ich, 40 oder 30 Mark verkaufst. Genau. Und du hast eine Sicherheitsgarantie hier abgegeben, dass die wirklich getragen sind, ne? Ja. Ich war ganz baff, was es da noch alles zu kaufen gibt bei dir. Erzähl's doch mal selbst. Ja, so wie Strumpfhosen, Nylons und... Ja. Ja, je nachdem. Also die Nachfrage war halt auch ziemlich, es gibt ja noch andere Fetischisten, die was auf SM stehen und die haben auch gerne Natursekt. Und da ich da mich da auch ziemlich viele gefragt haben, habe ich dann auch eben Natursekt. Und? Und man kann bei dir auch einen Löffel voll Schamhaare bestellen. Ja, wenn ich mich gerade rasiere. Das kann sie, nur solange der Vorrat reicht, ne? Also ein Löffel voll Schamhaare für 15 Mark, ne? Oder kann das sein? Ja, mhm, genau. Und das bestellen tatsächlich die Männer? Ja. Und du garantierst, dass es auch deine Schamhaare sind? Ja, sind meine. Ja, ich mache auch ein Foto noch, dann sieht man es auch, dass es wirklich von mir gerade rasiert wurde. Ja. Ja. Vom Beruf Krankenschwester, ne? Ja, genau. Kriegst du da nicht Ärger mit, wenn dein Chefarzt mal auf diese Seite geht? Was ist dann? Nein, also bis jetzt, also meine Kolleginnen wissen es auch. Die wissen es. Und die finden es auch ganz klasse. Mhm. Also. Hast du mir beim letzten Mal auch erzählt, dass dein Freund oft in dem Raum dabei ist, wenn du vor dieser Cam halb nackt oder nackt sitzt? Ja. Ne? Manchmal, also nicht immer. Also manchmal guckt er rein, also meistens ist er auch wirklich irgendwie gerade draußen oder trifft sich mit anderen Freunden. Ist das so, wenn du da so mehrere Stunden vor dieser Cam gesessen hast, was dich ja irgendwie schon erregt, ne? Dass du mit den Männern kommunizierst und dass du dich zeigst, dass es dann zwischen euch beiden besonders gut abgeht im Bett? Ja, doch, also total. Also vor allem bei ihm. Vor allem bei ihm? Ja, also ihn macht es ja auch tierisch an, wenn ich dann dran stehe und ich und ich strippe, ich ziehe mein T-Shirt aus oder... Ja. Ja. Aber die anderen können deinen Freund nie sehen, ne? Nein. So ist es. Es ist ja schon interessant, dass dein Freund nicht eifersüchtig ist. Man könnte ja auch so funktionieren als Mann, dass man einen Hals bekommt, dass so viele andere Männer dann die eigene Freundin sehen und in Aktion sehen. Nee, also ich habe ja nur Sex mit meinem Freund und die ganzen Angebote, die manchmal reinkommen von wegen, ob ich nicht eine Affäre anfangen möchte und so, das mache ich ja alles nicht. Mhm. Du bist dem Freund treu. Es gibt wahrscheinlich viele, viele, viele Briefe, die dich kennenlernen wollen, privat auch, ne? Ja, es kommen viele lustige Mails auch rein, von wegen Heiratsanträge und... Also, ja. Jungs, ich sage euch, ein wirklich süßes, blondes Mädel, eine sehr attraktive junge Frau. Wo soll das hingehen? Also jetzt machst du schon so eine professionell aussehende Sexseite oder Erotikseite. Was ist dein Traum? Willst du irgendwann mal ganz in dieses, vielleicht auch sogar ins Pornogeschäft mal einsteigen? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nie, was einem offen steht. Also im Moment macht es mir einfach nur tierisch Spaß. Mhm. Also es macht richtig viel Spaß und vor allem die ganzen E-Mails zu bekommen und mich erregt das Ganze auch wahnsinnig. Mhm. Und von daher, also ob es jetzt noch, ich weiß nicht, wohin das führen kann. Vielleicht wirst du irgendwann die große Porno-Queen, die neue Teresa Orlowski oder trittst in die Fußstapfen von Dali Buster oder so. Ja, obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, mit anderen Männern zu schlafen, da ich ja einen Freund habe. Ja, das ist noch was ganz anderes, da gebe ich ja recht, ja. Das ist ein ganz anderes, ganz andere Ebene dann, ne? Ja, und ich mache ja an für sich nicht, ich mache ja keinen Sex. Ich zeige ja gerade nur meine Höschen. Was ist eigentlich von all den Gegenständen, die du anbietest, von den Schamhaaren, über die Höschen und die Strümpfe und weiß ich, was du verkaufst, was ist der gefragteste Artikel? Der gefragteste sind meistens Tangas. Tangas? Ja. Getragene Tangas? Mhm. In welcher Farbe? Das ist eigentlich total unterschiedlich. Mhm. Also von weiß, also hauptsächlich läuft sowieso die Farbe weiß, wenn man da am meisten sieht. Nicht schwarz? Nee, weiß, weil weiß ist dann doch, man sieht halt mehr. Ja. Ist es so schon mal, dass die Männer sagen, ich möchte sehen, dass du diesen Tanga vor der Cam anziehst, ihn trägst und ich möchte genau den haben, pack mir den irgendwann ein. Gibt's das? Genau, das kommt sehr oft vor. Ja, und meistens, da meine Cam ja auch ziemlich oft läuft, meine kostenlose, dann sehen die User dann auch, dass ich gerade ihren Slip trage und das sage ich dann auch und oder ich schreibe es in der E-Mail nochmal, dass ich jetzt heute Abend online bin und gerade sein Höschen trage. Also sein Höschen heißt, du kaufst die neu irgendwo irgendwo in einem Geschäft, trägst sie und schickst dann dem User die zu. Ich habe die eigentlich schon vorher hier. Also ich habe sowieso so ein Fimmel von Höschen. Also ich habe viele Unterhosen hier. Wie viele Unterhosen hast du? Also ich habe drei große Säcke. Ach, und dann greifst du da rein, je nachdem, was der Kunde gerne haben möchte. Ja, ich habe viel Auswahl. Wie wäre es hiermit? Und dann ab in die Post damit. Ja, also ich habe, weiß nicht, 100 vielleicht oder noch mehr. Also ich habe richtig viele. Jetzt fällt mir noch was ein, wo wir gerade so schön plaudern. Wo ich so ein bisschen zusammengezuckt bin und dachte, wie geht denn das? Du verkaufst auch Tampons, ne? Ja. Getragene Tampons. Ja, beim Orgasmus getragen und... wie geht das? Beim Orgasmus getragene Tampons? Ja, die Frau kommt ja nicht nur in der Vagina, sondern es gibt ja auch den Kitzler, der außen ist. Ja. Und wenn man den Tampon halt innen trägt und man stimuliert den Kitzler, kommt man ja trotzdem und dann ist er ja innen und dann saugt er sich mit dem Orgasmussaft der Frau voll. Und, und da garantierst du auch, dass das alles so stimmt, ne? Ja, klar. Eine ehrliche Geschäftsfrau? Ja. Also Conny, es hat mich gefreut, dich auch nochmal persönlich gesprochen zu haben. Ich muss nämlich gestehen, dass ich, als ich in deinem Chat war, bin ich nicht mit Domian reingegangen, sondern mit einem anderen Namen. Ja. Wir haben noch ein bisschen miteinander geplaudert. Ich dachte, vielleicht ist das nicht so gut, wenn ich da mit meinem Namen auftauche. Ach, dann habe ich mit dir sogar gechattet. Wir haben sogar gechattet, genau. Liebe Conny, schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja, alles Gute in diesem Job, alles Gute in dem anderen sehr wichtigen Job, nämlich als Krankenschwester. Ja. Und geh deinem Hobby nach. Du hast keine Probleme mit deinem Freund und alles ist ja eigentlich im grünen Bereich bei euch. Ne? Ja, alles. Alles Gute. Guten schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Das war die Conny und ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Übrigens sind wir heute nicht im Radio. Wir sind heute hier ausschließlich im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, nicht bei 1Live. Bei 1Live läuft nämlich die Übertragung der Krone-Aftershow-Party. Und deshalb, da ist viel Action mit viel Prominenten und viel Musik. Und deshalb sind wir heute ausschließlich im WDR-Fernsehen. Manfred, 32 Jahre aus Sassnitz, hat mir geschrieben. Hi Domian, ich finde gut, dass du ab und zu Fragen deiner Zuschauer beantwortest. Auch ich habe ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn du in deine Show dazu Stellung nehmen würdest. Das mache ich sehr gerne. Das finde ich ein nettes Spielchen, wenn ihr mir immer so schöne Fragen schickt und ich die kurz oder knapp oder vielleicht auch weniger knapp beantworten kann. Erste Frage. Vier Fragen liegen hier vor. Erste Frage. Warst du schon einmal in einem Swingerclub? Nein, das war ich noch nicht und ich muss gestehen, dass mir eigentlich auch nicht so der Sinn danach steht. Zweitens, jetzt eine politische Frage, wird Gerhard Schröder es deiner Meinung nach morgen schaffen? Ja, ich bin sicher, dass er das morgen schaffen wird, ich bin ganz sicher. Drittens, was bedeutet dir eigentlich Mode? Das ist eine schöne Frage, was bedeutet mir eigentlich Mode? Und ich möchte mal ganz hintergründig antworten, Mode bedeutet mir so viel wie Fußball. Mhm. Und viertens, gibt es von dir Aktfotos? Nein, es gibt keine Aktfotos, aber es gibt schon einige Angebote von Zuschauerinnen, die gerne Aktfotos von mir und für mich machen würden. Bisher bin ich auf diese Angebote noch nicht eingegangen. Paul und Sonja aus Rheine schreiben, lieber Domian, wir sind große Fans deiner Sendung und haben schon so manche sexuelle Anregung durch sie bekommen. Du hattest mal für Wochen zwei Lesben im Programm, die sich quasi als Vorspiel gegenseitig mit Mehl bestreuen. Und du wirst es nicht glauben, wir haben das ausprobiert und sind ganz begeistert. Dieses kalte, trockene Mehlpulver auf der nackten Haut zu spüren, ist der Hammer. Nur danach ist unser Schlafzimmer immer völlig versaut und deshalb machen wir es nicht so oft. Das wollten uns mal Paul und Sonja mitteilen. Und noch ein Fax. Hallo Domian, mein Name ist John und ich komme aus Hamburg. Weißt du eigentlich, dass du auf der Reeperbahn viele Fans hast? Ich arbeite dort und deine Show ist bei uns fast so etwas wie Kult. Unsere Mädels lieben dich heiß und innig. Aber jetzt zur Sache. Du hattest vor ein paar Wochen das Thema Fetischisten. Ich bin auch einer. Ich bin Spiegelfetischist. Ich habe in meiner Wohnung genau 135 Spiegel hängen. Die meisten im Schlafzimmer. Ich finde es grundsätzlich geil, mich in jedem Zimmer überall spiegeln zu können und werde wahnsinnig, wenn ich Damenbesuch habe, sie und mich von allen Seiten beim Sex angucken zu können. Komm mal vorbei, so eine Wohnung hast du noch nie gesehen. So eine Wohnung habe ich in der Tat noch nicht gesehen. So, Thema Pornografie. Ich möchte mich mit euch über Pornografie unterhalten. Konsumiert ihr Pornografie? Verdient ihr vielleicht sogar euer Geld damit? Was denkt ihr über Pornografie? Lehnt ihr sie ab oder sagt, okay, das kann man so machen, ab und zu kann man sich sowas mal reinziehen? Wie auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Silvia ist dran, Grüße, sehr herzlich, 21 Jahre alt. Hallo? Hallo Silvia. Ja. Ja, Thema Pornografie. Genau. Und Silvia. Erzähl. Und zwar geht es darum, dass mein Freund mich jedes Mal beim Sex filmt. Ach so, privatpornomäßig oder wie? Ja, genau. Mit so einer kleinen Kamera? Ja, also die hat er auf dem Schrank, ja, im Schuhkarton und filmt uns dann. Ja, wie im Schuhkarton? Heimlich versteckt? Nein, du weißt es doch, dass sie da ist. Ja, nee, ich wusste es vorher nicht. Ach so. Also ich habe es durch eine Freundin mit rausbekommen. Ach, erzähl mal, wie du es rausbekommen hast. Also es war halt so, wir haben halt sexuellen Verkehr gehabt und ja, eine Woche später habe ich dann meine Freundin getroffen, wir wollten uns Videos angucken, mhm, Und dann fing sie halt an und meinte, pass auf, ich muss dir halt mal was sagen. Ja. Und zwar kann es sein, dass dein Freund dich euch währenddessen filmt. Aha. Und dachte ich so, hä, nee, kann gar nicht sein, bin über den Wolken geflogen und dachte nur so, das glaube ich dir nicht. Hm. Na, dann hat sie die Videokassette eingelegt und Hat es vorgeführt? Hat es vorgeführt und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ja, das glaube ich. Woher wusste sie das denn? Von ihrem Freund. Und zwar hat mein Freund das ihrem Freund gezeigt und wie toll das ist, ja. Und der hat das wieder seiner Freundin erzählt und die hat es dann dir wieder erzählt. Genau. So wie das halt so ist unter Freundinnen. Wie das unter Freundinnen und Freunden so ist, ne? Einer tratscht es dem anderen weiter. War sehr toll. Mensch, wie lange hast du dir das denn in Anwesenheit deiner Freundin angeguckt? Nicht mal 10 Sekunden. Also sie hat das nur kurz mir gezeigt und ich habe mich da gesehen und dachte nur so, scheiße, mach weg. Sehr peinlich. Und ja. Wie hast du dann mit deinem Freund darüber geredet? Wie hast du reagiert? Ich bin nach Hause gefahren, saß halt auf dem Sofa und dann kam er und dann meinte ich ja, ob ihm was zu sagen hätte. Und er meinte, hör, wie kommst du denn darauf? Und dann meinte ich so, pass mal auf, hab ihn halt beschimpft und dann meinte er, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich ihm halt die Videokassette vorgespielt. Naja, und dann lief er halt rot an und meinte so, ja, ich kann halt nicht anders und das macht mich halt an und ich fand's groß. Ja, gab es da nicht einen richtigen Streit zwischen euch beiden? Es gab einen riesengroßen Streit. Also ich wollte mich auch von ihm trennen, aber dann hat er mir halt versprochen, dass er es nie wieder tut. Wie oft hat das denn gemacht? Bitte? Wie oft hat er das denn gemacht? Na immer. Immer? Vorher? Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Videokassetten von eurem Sex? Denke ich mal, ja. Wie, denke ich mal? Hast du nicht gefragt oder hast du nicht gefordert, dass er sie rausrückt? Doch schon, aber er meinte, ja, es gibt halt ein paar und so und er hat die halt auch seinen Freunden gegeben und... Ich meine, das ist ja das besonders fiese daran, ne? Dass er das seinen Freunden gegeben hat. Wenn er das für sich behalten hätte... Dann wäre es okay. Ja, okay, auch nicht ohne dein Wissen. Aber dann wäre es nicht ganz so schlimm. Aber das anderen Leuten auch noch zu zeigen, dass die sich dran aufgeilen, an eurem Sex, auch an dir, das finde ich schon eine heftige Geschichte. Ist es auch. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, was ich machen sollte, weil von ihm trennen möchte ich mich halt nicht. Wie lange seid ihr zusammen? Bitte? Wie lange seid ihr schon ein Paar? Ein Jahr. Ein Jahr. Gott, wie viel Mal mag das passiert sein? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich möchte es nicht wissen. Ja. Und er hat sie in einem Schuhkarton versteckt und so ein kleines Loch rausgeschnitten. Genau. Wie in einem billigen Film. Wie in einem billigen Film. So habe ich mich auch gefühlt, ja. Nun war das immer eine Perspektive, eine Einstellung. Ja. Und das hat ihm dann gelangt. Was hat er denn erzählt, was er damit noch gemacht hat, außer den Freunden das gezeigt zu haben? Ja, dass er sich das halt immer abends angeguckt hat, wenn ich halt nicht da war. Und dann war ich halt bei ihm. Und dann hat er sich halt, wenn man es so ausdrücken möchte, aufgegeilt. Ach so, für sich alleine auch. Genau. Hat er den anderen Freunden das als, also als quasi als Freundschaftsdienst gegeben? Ja. Oder hat er denen noch, hat er noch Kohle verlangt dafür? Nee, das auf keinen Fall. Also hoffe ich nicht. Also er meinte zwar nein, aber das wäre ja noch schlimmer. Ist ja auch eine Überlegung, ne? Damit hätte er noch Kohle machen können. Oh, das wäre ja... Wie ist denn jetzt euer Sex miteinander? Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich jetzt wäre... Ich möchte gar nicht im Moment. Siehst du? Und von daher streiten wir uns halt oft. Wann ist das alles aufgeflogen? Vor einem Monat. Und seitdem ist tote Hose bei euch? Absolut. Ja. Ich würde mich an deiner Stelle auch ständig beobachtet fühlen. Es ist auch so. Selbst wenn gar nichts ist, ne? Zumal das Vertrauen auch total kaputt ist. Also das finde ich wirklich auch eine ganz ernste Sache. Die würde ich auch nicht so wegwischen. Wenn der Bursche euch oder dich das ganze Jahr über heimlich gefilmt hat, ist das so ein eklatanter Vertrauensbruch. Ich weiß gar nicht, wie man das wieder kitten soll. Ja, aber was soll man tun, ne? Ich meine, wenn man jemanden liebt, dann lässt du einiges über sich ergehen. Ja, ist die Frage, ob das nicht auch die Liebe irgendwie ankratzen kann, sowas. Ich glaube, das würde bei mir auch einen Riss in den Gefühlen verursachen, zu einer solchen Person. Ja, das bestimmt, aber tja, wenn man jemanden liebt, dann macht man einiges. Ich meine, klar, ich muss halt auch überlegen, was ich jetzt tun soll. Guck mal, der hat das, aufgeflogen ist jetzt, dass es ein paar Freunde gegeben hat. Ja. Wer weiß denn, was der noch damit gemacht hat? Und er sich das nicht traut, jetzt zu sagen. Kann ja alles sein, man kommt ja auf die verrücktesten Gedanken. Das stimmt schon. Mhm. Ui. Was hat denn deine Freundin dazu gesagt, als die das gesehen hat und... Ja, die konnte das gar nicht glauben. Die meinte, das ist ein schlechter Scherz. Und dann hat sie halt auch ihren Freund gefragt und der meinte so, ja, dass halt mein Freund zeigen wollte, wie toll ich doch wäre. Erinnerst du dich an bestimmte Situationen, während ihr miteinander geschlafen habt, dass er irgendwas von dir verlangt hat oder dich auch noch so hingedreht hat? Ja, er meinte immer, guck mal hoch, das würde mich total anmachen. Und dabei solltest du in die Kamera gucken? Ja, hab ich dann wohl. Ja. Also ich würde an allererster Stelle mal, Silber, verlangen, all die Kassetten zu kriegen. alle. Und ich würde auch verlangen, eine Zahl von ihm zu hören. Wie viel hast du aufgenommen? Also damit er wirklich ganz reinen Tisch macht, um da eventuell nochmal einen Neuanfang zu versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich glaube, ich wäre so sauer, dass ich nur noch wütend wäre und ginge. Erstmal ginge. Ja, also ein weniger angenehmer Aspekt zu dem Thema. Ein übler Aspekt. Ne? Ja, also es ist auch nicht so toll. Ja. Guck mal, wie viele Freunde haben das jetzt? Eben. Also geh hart ins Gericht mit dem Burschen. Mhm. Und pass auf, demnächst, wenn du mit Männern schläfst, was da in den Schlafzimmern alles noch so versteckt ist. Alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss, Helga. Tschüss. Tschüss. Pornografie, unser Thema, unsere Telefonnummer 0800-5678-111, unsere Faxnummer 0800-5678-110. Andreas ist da. Andreas ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Andreas. Grüße dich. Auch zum Thema Pornografie. Ja, ich war Pornodarsteller. Du warst Pornodarsteller? Mhm. Im schwulen Bereich oder im Hetero-Bereich? Hetero. Im Hetero-Bereich. So gesehen bin ich stopplesbisch. Ja, schön ausgedrückt. Wie viele Jahre hast du es gemacht? Alles zusammen fünf, mit Unterbrechung 5 Jahre. 5 Jahre. Und du bist jetzt raus aus dem Geschäft? Ich bin 100% raus, ja. Mhm. Seit 3 Jahren. Mhm. Habe als Darsteller angefangen, habe zwischendurch auch Auftragsproduktionen gemacht, also selbst produziert. Andreas, wie kommt man, ich meine, es gibt ja oft mal so Flachsereien, dass Leute sagen, Mensch, ich gehe jetzt so, ich mache jetzt Pornos und mache die große Kohle. Erst mal die Frage, wie bist du da rangekommen? Wie kriegt man Kontakt zu dieser Milieu? Das Milieu, das ist eigentlich ein Geschäft. Ein Milieu, da kommen wir später zu. Ich bin nach Berlin damals gefahren, da war ich 20. Und da haben sie mich einfach angesprochen. Erotikmesse ist ja bekannt, war nicht die Venus jetzt in Berlin. Ja. Wie, da haben mich einfach Leute angesprochen? Ja, man kam so in Kontakt bei den verschiedenen Ständen. Und damals ging es darum, ja, könntest du mal was organisieren in dem Ort, wo du wohnst? So, mich war klar. Und dann fiel ein Darsteller aus, werde ich nicht vergessen. Das war im Winter. Und da hatte man mich gefragt, ja, willst du mal machen? Und ich dachte, was hast du zu verlieren? Ein paar Mark 50 nebenbei. Ja, und es war dann an der Landstraße bei minus 15 Grad im tiefsten Schnee. Und da hast du einen hochgekriegt? Ich frage mich bis heute noch, ob ich jetzt einen hochgekriegt habe oder ob eingefroren war. Also ich denke mal beides. Also du musstest nicht irgendwie ein Casting durch hier gehen lassen, du bist direkt ins kalte Wasser. Nein, also zu dem Zeitpunkt nicht. Casting gibt es in dem Sinne nicht, weil es nicht so viele Leute gibt, die vor der Kamera, man sagt, so funktionieren. Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass die Produzenten sich schon die Männer angucken, wie sind die gebaut, wie groß ist der Penis, das ist auch ein entscheidender Faktor. Um es jetzt mal sachlich zu sagen, dem Produzenten ist es, ja, ich sage es mal, wirklich wurscht egal, wie du aussiehst. Natürlich sollte man einigermaßen einen guten Körper haben und Schwanzlänge sollte auch normal sein. Mhm. Also man sollte nicht Millimeter-Dinge haben. Ja. Nur Fakt ist einfach so, wir produzieren für die Zuschauer und der Zuschauer interessiert sich wirklich nicht für den Mann. Sondern also letztendlich nur für die Frau, die dann dadurch, man sagte so, immer so schön durchgezogen wird, hört sich jetzt sehr schlimm an, was ich jetzt eigentlich auch nicht gut finde, aber es interessiert keinen. So fing es an und dann warst du 5 Jahre in dem Geschäft. Kann man da richtig Kohle machen? Wenn ich richtig Kohle machen würde, da würde ich heute nicht mehr arbeiten. Also das sind leere Versprechungen. Man muss sich eins sehen, ob man Mann oder Frau ist. Als Mann hat man eine längere Chance, das heißt, man als Mann kann man länger arbeiten. Als Frau ist man irgendwann nach 5, 6 Filmen, man sagt dann so abgelutscht. Es sei denn, man hat jemanden, macht das so gut und man kann sich so gut vermarkten, dass Bibala, Dolly Buster und so weiter. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja im deutschsprachigen Raum gibt es Porno, nur weibliche Pornostars. Und Dolly Buster, Theresa Orlowski und so weiter, Gina Wild. Aber es gibt keine Männer, keine Porno-Männerstars. Wie kommt das? Nee, es gibt es schon, aber die kommen eben nicht aus Deutschland. Ja gut, ich meine jetzt in Deutschland. Nehmen wir jetzt mal männlich, Rosel Fredi ist international. In Deutschland, ja man muss es einfach sagen, es ist eine typische reine Ausnahme. Wenn man die Vergleiche zieht der amerikanischen Filme und der deutschen Filme, wird einfach hier auf Masse produziert. Und die Amerikaner haben es ganz gut raus, sie produzieren auf Klasse und auf Masse. Du hast in diesen 5 Jahren, war das dein Vollzeitjob? Es wurde teilweise mein Vollzeitjob, weil ich auch produziert habe, Auftragsproduktion. Wie viel hast du so über den Daumen gepeilt im Monat verdient in dem Gewerbe? Also wenn ich jetzt alles abziehe, also sprich mal einen guten, wenn ich einen guten Monat hatte, das war meistens so im Sommer, würde man Versicherungen, Steuern und so weiter abziehen, hätte ich netto ungefähr 2000. Wie? 2000 Mark nur? Ja, natürlich. Ich denke, man kriegt nach zwei, drei Tagen schon 2000 Mark oder eine Tagesgage von 1000 Mark oder so. Natürlich, das sind Träumer. Die Tagesgage liegt bei wirklich guten Leuten. Beim Mann für 2x10, man sagt also für die einzelnen 10, sind die x10, liegt es maximal bei 700. Also wirklich maximal. Und wenn man ganz viel lukrativen Namen hat, kriegt man mal 1000. Normal wird jede x10 für einen Mann bei 250 bis 350 Mark. Also ist das ein kleines Klischee, dass man da so wahnsinnig viel Geld machen kann? Man macht damit kein Geld. Es sei denn, man ist wirklich ein Star, man nehme Drew Barrymore oder ähnliches, wo man dann als Frau, als Mann ist man Material. Wir haben gerade über den Anfang geredet bei dir, von wegen Erektionen draußen im Winter bei Kälte und so. Ist dir das hinterher immer gut gelungen, immer eine gute Erektion hinzukriegen? Nein, also eine Erektion in dem Sinne, klar, da gibt es Tricks, also nur es gibt natürlich auch Partnerinnen in dem Sinne, wo man überhaupt nicht menschlich nicht kann und sexuell nicht kann. Da muss man halt durch. Welche Tricks, erzähl einen Trick, wie kriegt man einen hoch, wenn du vor einer Frau, auch einer Frau liegst, die du eigentlich widerlich findest, wo du keinen Bock drauf hast? Das ist ganz einfach, man nehme sich irgendwo ein Vorneheft, wo man eine Frau sieht und holt sich einen hoch, wenn er dann steht, dann springt man in den Zett rein und hofft, dass er stehen bleibt und man schließt die Augen und denkt an was Schönes. Wir haben immer gesagt, Fahne drüber, Arbeit fürs Vaterland. Andreas, ich kriege gerade einen Hinweis aus meiner Regie, du möchtest bitte deinen Fernsehton ein bisschen runterschrauben. Irgendwie haben wir da Kopplungen. Ja. Das wäre ganz schön. Also, das macht man so, dass man hinter der Bühne sich ein Pornheftchen anguckt und dann rauf. Der Endverbraucher sieht nur das Endprodukt. Verstehe. Also man muss sich einen vorstellen, man ist nicht, man ist kein Superman. Und die Leute, die da stehen, sind auch kein Superman. Ist der Samenerguss immer echt, den man sieht im Porn? Der ist echt. Ja. Weil da muss man sagen, man kann nicht faken. Wir hatten mal so just for fun wirklich mal versucht, irgendwo so Eiweiß und so weiter, also man nimmt ein bisschen Kondensmilch, ein bisschen Zucker, ein bisschen Eigelb und versucht mal wirklich an die Eichel oder in die Eichel was rein, also es geht nicht zu faken. Das Einzige, wo gefaked wird, ist, wenn man die Fotos sieht, denn man weiß, jeder Samenerguss lässt irgendwann nach und man muss ja dann diese sogenannten Kammschutzfotos machen, sodass man gekommen ist und es wird dann auch eine Latine draus gemacht. Da wird nachgeholfen, da wird so Tüpferchen, damit es beim Bild rüberkommt. Aber direkt live kann man nichts faken. Hast du immer mit, oder meistens mit Gummis gearbeitet? Nein, es ist also so, ich habe mich dann aus der Amateurszene verabschiedet, bin also dann eine Stufe höher gestiegen, das heißt also im Profibereich. Und darauf kann man eigentlich sehen, dass diese Profidarsteller schon mit dem Kopf mehr arbeiten. Das heißt, zum Ersten sowieso HIV-Test, Nonplusultra, Hepatitis-Teste sind auch erforderlich, weil jeder sagt zwar alles HIV-Angst, um Gottes Willen, das ist eine schlimme Krankheit, aber man darf nie vergessen, Hepatitis ist alles Ähnliches. Aber du kannst es dir jedes Mal wieder neu holen, wenn du kein Gummi benutzt. Ne? Da gebe ich dir auch voll und ganz recht. Das war natürlich mit ein Grund, wo ich ausgestiegen bin, aber es ist einfach so im Profibereich, wenn man 5 am Tag hat oder mal 30, am Tag hat, man wirklich keine Lust, privat noch irgendwo rumzupoppen. Und Punkt 2 ist einfach, wenn man dann mal privat was hat, arbeiten die Männer wirklich da in dem Metier mehr mit dem Kopf und benutzen einen Gummi. Achso, das heißt, privat schützen sich, aber vor der Kamera ist dann ohne Gummi. Wie ist das eigentlich zu erklären? Ich weiß es aus schwulen Pornos, dass man da viel mehr Gummis sieht und Heteropornos nicht. Das ist einfach so, da musst du am besten die Zuschauer, die sich die Filme ausleihen, denn man hat schon in Deutschland versucht, Filme zu produzieren mit Gummi. Dies waren sogenannte Ladenhüter. Und da muss ich jetzt einfach demonstrativ sagen, die Männer wollen keine Gummi sehen, die sich das ausleihen. Und das finde ich eigentlich schade, man sieht es bei den amerikanischen Filmen. Also der Kunde diktiert es quasi, ne? Das ist so. Man sieht ja auch diese, die jetzt im Moment diese Szenen, wie es jetzt läuft. Also wenn man überlegt, was früher war sensationell, wenn man eine NS-Szene oder sonst was oder ein Anal dabei hat. Nur bitteschön, geh mal jetzt in den Videoläden und guck dir diese Filme an. Die werden von Tag zu Tag härter. Also, und ich sage mir jetzt in dem Moment, und ich mache seit 3 Jahren nicht mehr, sehe ich einfach, dass die Leute, Entschuldigung, das hat für mich teilweise nichts mehr mit Sexualität zu tun, was da produziert wird. 5 Jahre hast du es gemacht und 5 Jahre bedeutet das dann ja auch, dass du eigentlich so gar keinen Bock auf Sexualität mehr hattest. Hast du eine Beziehung gehabt in diesen Jahren? Ich war verheiratet. Du warst verheiratet? Ja, meine Frau wusste das aber, muss ich dazu sagen. Das waren also keine Geheimnisse. Aber war das nicht eine große Belastung für eure Ehe, wenn du zumindest überhaupt keinen Bock auf deine Frau hast? Nein, privat, also das konnte ich ganz gut auch geistig trennen am Anfang. Und nach 5 Jahren, das waren aber andere Gründe, warum wir uns getrennt haben. Und dann habe ich aber angefangen, danach muss ich dazu sagen, die Frau nicht mehr als Frau zu sehen, sondern als Material. Mhm. Also ich hatte dann keine Lust mehr, wenn es dann war, das wird diese Maschine, die gearbeitet hat. Mhm. Wenn man jemanden kennengelernt, ach ja, machst du mal eben, man hat da so seinen Rhythmus drin, mach mal. Also hat das eine üble Auswirkung? Habe ich zu mir gesagt, jetzt ist Schluss, wenn man darauf keine Lust mehr hat, sondern nur noch auf Masse macht. Mhm. Und selbst keinen Spaß mehr daran hat, sollte man aufhören. Und das habe ich dann auch getan. So, du hast aufgehört und ich hoffe, dass du heute Frauen auch wieder als Frauen siehst und nicht nur als Sexmaterial. Nein, das habe ich also schon für mich selbst gefunden und da bin ich auch unzufrieden. Also. Bereust du diese Zeit, diese 5 Jahre? Nein, die Zeit bereue ich nicht. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, positive wie negative Erfahrungen. Ich denke mal, ich verbuche das unter Erfahrung. Alles und ich bereue es nicht. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Was machst du heute vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Animateur und Reiseleiter. Ah ja. Also, da gehe ich mal davon aus, dass du schon auch ein gutes Äußeres hast, sonst kann man in dem Job ja auch nicht so arbeiten. Oh, das ist auch nur, das ist eine Arbeit. Also ich fühle mich da jetzt wohl. Ich bin auch auf, jetzt ab morgen. Ich warte nur noch auf den Flieger, in 5 Stunden fliegen. Wo geht's denn? Zypern. Ach, Zypern. Ist denn in Zypern schönes Wetter im Moment? 21 Grad. Ah ja, auf Mallorca ist es ja ganz schlimm, ne? Habe ich vorhin im Fernsehen gesehen. Ja, Mallorca ist nicht so meine Abteilung, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, ich gehe davon aus, dass du dir privat, nach dem, was du alles gemacht hast, keine Pornos mehr anguckst, oder? Nee, weil ich weiß, was dahinter passiert. Ja. Also wenn ich mir einen angucke, dann auf der Art und Weise zu sagen, oh, guck mal, jetzt schneiden sie gleich. Also genau, ja. Also so diese Sachen, weil man weiß, was dahinter ist. Genau. Ja, so ungefähr. Oder sich halt einen Witz zu machen. Ja. Ich weiß, was die Arbeit hart ist. Ich finde einfach nur schlimm, was eben im Moment abläuft, wie die Leute verheizt werden, die Frauen angelogen werden. Ach ja, du kommst groß raus. Das ist ja totale Quatsch. Auch, ich habe ja vorhin gehört, da ist jemand vom Internet da drin. Wenn ich mir das reinziehe, 363 pro Minute, davon kriegen die Mädels im Schnitt 80 bis 1,40 ab. Ja, und man muss einfach die Gegenleistung sehen. Ja. Der Einzige, die daran verdienen, sind dahinter und man soll sich nichts vormachen. Ich muss gerade klarstellen, dass gerade die Conny, die macht das alleine und das kostet gar nichts, wenn man da reingeht. Das ist aber das ist ein Sonderfall. Andreas, okay, ich freue mich, mich mit dir unterhalten zu haben. Wünsche guten Flug nach Zypern. Danke dir. Und viel Spaß in Zypern. Ja, viel Erfolg noch bei der Sache. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Unser Thema Pornografie und ich bin verbunden mit Kerstin, 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Kerstin. Und da ist auch noch eine Michaela, 23 Jahre. Ja, ganz genau. Aber jetzt unterhalte ich mich erstmal mit Kerstin. Ja, genau. Zum Thema Pornografie. Jo, das war also irgendwie ganz witzig. Ich muss dann so ganz spontan mein Statement abgeben, weil ihr das Thema ja geändert hat. Ja. Und ja, ich bin da eigentlich total gegen. Ja. Gegen Pornografie, weil... ich finde einfach, das gehört in einer Beziehung einfach nur ins Schlafzimmer und das war es dann einfach. Und also meinst du, der Sex gehört, wenn man mit jemandem zusammen ist, ins Schlafzimmer und man soll nicht weitere Dinge machen? Ich finde diese öffentliche Darstellung einfach nicht gut und schon gar nicht in den öffentlichen Medien. Ich weiß nicht, ich habe da echt was gegen, weil irgendwie in der Gesellschaft, das ist alles so schnelllebig geworden, auch bei den Jugendlichen und. Ja, die Sexualität wird auch dadurch entzaubert, ne? Eigentlich schon, ja. Es wird immer platter und man braucht immer mehr Reize, um vielleicht irgendwie angetörnt zu werden. Hast du denn selbst irgendwie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Filmen oder ist das so eine rein theoretische Überlegung? Nein, ich habe einmal irgendwann abends, das war aber schon ewig her, halt das Fernsehen gesetzt und ich denke mir, irgendwann bleibt jeder da mal bei so einem Film kleben. Aber das sind ja so Softpornos, ne? Ja, ganz genau. Ich habe dann einfach weitergesetzt, weil ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, die Frau, die wird da irgendwie so niedergemacht, alleine dieses zwei Frauen miteinander und dieses ja einfach, ja, steig auf dich rauf und geh runter. Ich finde das einfach nicht richtig. Das heißt, du hast so ein Hardcore-Porno noch gar nicht gesehen? Nein, möchte ich auch gar nicht. Möchtest du auch nicht sehen? Möchte ich gar nicht, weil, weiß ich nicht, da bin ich absolut gegen. Und wie gesagt, auch mit den Jugendlichen, ich finde, das wird da alles auch so ein bisschen arsch verniedlicht. Ich denke mir mal, auch diese, ja, ist jetzt vielleicht blöd, aber die Vergewaltigung bei uns in der Gesellschaft, finde ich, rühren auch ein Stück weit daher. Naja, weil, das ist eine heikle These. Heikle These, die man nicht so belegen kann. Nein, kann man nicht. Aber ich sage jetzt mal ganz einfach so, was ich darüber denke. Und ich denke einfach, diese Mädchen in diesem Film sind auch mal relativ leicht angezogen. Das ist ja wirklich so, wenn irgendwie so ein junges Mädchen bauchfrei, Mini vielleicht auch noch an und hohe Schuhe, also so Stiefelchen bis zum Knie anhat oder sonst irgendwie und geht dann in die Disco und dann meinen die Jungs, boah geil, die ist leicht zu haben. So wie sie es im Porno gesehen haben. Ganz genau. Und dann passiert das ganz einfach. Und ich sage für mich, das ist meine These. Ich muss nackt über die Straße gehen können, ich darf keiner anpacken. Da Kannst du auf der anderen Seite, kannst du denn verstehen, dass, also ich glaube ja, dass das ist auch so, dass Pornografie mehr von Männern konsumiert wird, dass das vielleicht auch so einfach so ein ganz schöner Nebeneffekt so ist, dass man sagt, okay, ich habe keine Frau im Moment, ich hole mir mal so eine Videokassette und mach's mir schön zu Hause und lebe so meine Sexualität für mich aus. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die Frauen, die das machen, die sind da ja auch freiwillig, die sich dafür diese pornografischen Darstellungen sind. Aber ich bin absolut dagegen, dass das im Fernsehen auch ausgestrahlt wird. So. Ich meine, okay, das sind nur Softpornos. Jetzt muss ich dich mal ganz, ganz persönlich, intim und privat fragen. Erstmal hast du einen Freund. Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Aber du warst ja nicht immer verheiratet. Vorher, als du noch keinen Freund hattest, in den Phasen, als du keinen Freund hattest, was waren denn so Dinge, mit denen du dich so in eine schöne erotische Stimmung bringen konntest, für dich alleine? Für mich alleine, weiß ich gar nicht. Kannst du dir nicht so sagen? Nee. Nee, wirklich nicht, weil für mich ist das Thema Sexualität auch sehr spät aufgetreten. Ich bin ein echter Spätzünder. Die Michaela, die bei dir ist, die möchte sich zu dem Thema auch noch äußern. Jo, das ist das absolute Gegenteil von... Oh ja, dann gibst du mir mal gleich her. Bin ich aber gespannt. Tschüss, ja, Kerstin. Alles klar. Ja, hallo. Michaela, ich grüße dich herzlich. Du bist ganz anderer Meinung als Kerstin, höre ich gerade. Ja, doch, in gewisser Weise schon. Das heißt, du gehst ab und zu in die Videotheken und ziehst dir so diese Hardcore-Pornos rein, oder wie? Das nicht. Also ich ziehe sie mir jetzt nicht rein. Ich sag jetzt mal... ich habe schon Hardcore-Pornos gesehen, ich habe Erotikfilme gesehen, ich habe diese Soft-Pornos auf Sat.1 und weiß der Geier wo geguckt. Ja. Was machen die mit dir? Was bewirkt das bei dir? Kommst du auch unter Umständen, wenn sie gut gemacht sind, in eine leidenschaftliche erotische Stimmung? Die einzige leidenschaftlich erotische Stimmung, die ich bei einem Film gekriegt habe, das war, jetzt Entschuldigung für die Werbung, aber Wilde Orchidee mit Mickey Rourke. Ja, das war ja wieder was Anspruchsvolles, ne? Ich sag ja, für mich muss ein Erotikfilm auch Sinn haben. Da muss also nicht wild durch die Gegend gerutscht werden. Es ist ja wirklich verrückt. Ich vertrete ja schon seit langem die These, und das, ich glaube, das ist wirklich so. Das funktioniert bei Frauen und bei Männern anders. Das tut's auch. Ne? Die meisten Frauen wollen eine große Story, wollen vielleicht auch ein bisschen Romantik und ein bisschen schön haben. Nee, nicht mal Romantik, aber da muss ein Sinn hinter. Aber ein Sinn hinter. Ich sag mal ganz einfach, ich habe mir auch ein Hardcore-Porno angeguckt mit meinem damaligen Freund zusammen. Das ging sich darum, Ferraris in einer Mechanikerwerkstatt, und dann rutschten die da auf den Ferraris mit der Frau da drum rum, und ich habe einen Abgang auf den Autos gekriegt. Ich fand die so genial, die Autos. Also, aber die, was ich kann das sagen, und die Jungs, die sagen dann immer, ach, ist mir völlig egal, was da für eine Story in dem Film ist. Ich will gute Frauen sehen und will guten Sex sehen. Also funktioniert die Sexualität? Ja, natürlich nicht, aber die Jungs sagen halt, das ist ihnen egal mit der... Das ist stumpfsinnig. Habt ihr beiden euch denn auch schon mal ein bisschen Haaren, Kerstin und du, weil du bist ja dann doch schon erheblich anders drauf? Nö, eigentlich nicht. Ich sag mal so, das ist jedem auf seinen Dingen, wie er meint, wie er das handhabt. So, und Streitpunkt nicht, vielleicht mal drüber diskutieren, aber jetzt nicht so, dass wir da jetzt sagen, boah, du bist aber blöd und dass du das nicht guckst, oder du bist noch so total bescheuert, dass du das guckst. Nee, das kann man auch keinem vorwerfen. Das ist wirklich das eine... ist eben sein Bier. Absolut, ja. Traust du dich denn in einen Pornoshop zu gehen und dir was auszuleihen, wenn du Lust... bin ich schon öfters drin. Bist du schon öfters gewesen? Aber man wird doch, glaube ich, oder Frau wird doch, wenn ihr da so in den Regalen steht, schon ein bisschen angeguckt von den Männern. Oder ist das ganz normal? Nee, also doch, ich habe das schon mitgekriegt. Also wenn man da entweder alleine oder mit einer Freundin reingeht, das ist wie Fleischbeschauung. Boah, geil. Die und auch angesprochen schon irgendwie? Nee, nur mitbekommen. Also wirklich so, wenn man da so steht bei den Videos und bei den Spielzeugen, sage ich jetzt mal, oder Lack- und Ledersachen. Ja. Boah, genial, weil ich muss sagen, doch, so Lacksachen finde ich irgendwo klasse. Achso, dann hast du auch so einen kleinen Fetisch, ne? Das hat mir auch. Denk ich mal, dass das ein Fetisch ist. Ja, das ist so einer. Ich habe vorige Woche hier viele Fachleute gehabt, die mir davon erzählt haben. Ich habe gerade Kerstin gefragt, wie sie sich so in eine erotische Stimmung gebracht hat, früher, als sie noch keinen Freund oder keinen Mann hatte. Natürlich nicht durch Pornos. Jetzt frage ich dich auch, wie du das bei dir gemacht hast. Also in den Phasen, wo du alleine bist und keinen Freund hast. Wo ich alleine war, okay, ja klar, Licht gedimmt, runter. Dann Wein, muss auf jeden Fall sein. Wein, Gläschen Wein. Ja, Gläschen Wein oder Gläschen Sekt, je nachdem, was gerade da griffbereit war, ab in die heiße Badewanne. Erstmal zum Entspannen, Kerzenlicht dann in der im ganzen Badezimmer aufstellen. Ja. Ja, dann schön entspannen und dann nach Möglichkeit, dann habe ich mir doch wirklich dann halt einen sinnigen Erotikfilm reingezogen. Ach so. Aber das hast du dir ja richtig immer so zelebriert, ne? Das war so meine Sache dann früher, wo ich alleine war. Das geht nicht zack, zack, sondern das ist richtig, du hast richtig Zeit gelassen. Ja, genau. Ja, das heißt, ist natürlich eine schöne Sache und sehr, ja. Ich denke mal, auch jeder hat so irgendwo sein spezielles irgendwie Ritual, sage ich jetzt mal, um auf Touren zu kommen. Du bist aber jetzt im Moment auch in einer festen Beziehung? Jein. Jein, also das ist ein anderes Thema, jetzt wollen wir es nicht anfangen. Das ist ein anderes Thema, genau. Gut, Michaela, danke dir auch für deine Meinung und deine Äußerung. Bitteschön. Schönen Gruß an Kerstin und alles Gute euch beiden. Ja, alles klar, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Roland, 36 Jahre alt, auch zum Thema Pornografie. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roland. Deine Meinung oder was möchtest du dazu sagen? Eigentlich nicht meine Meinung, sondern eigentlich mein Problem. Mhm. Mein Problem ist das, ich bin verheiratet, sehr glücklich verheiratet. Mhm. Also liebe meine Frau, absolut. Mhm. Ich habe das euer Problem, was heißt Problem? Ich hänge so seit circa 15 Jahren zum kleinen Teufelskreis mit Pornografie. Seit 15 Jahren? Ja, seit 15 Jahren. Mhm. Und zwar ganz spezifisch auf Lesbenpornos. Mhm. Also egal, ob das jetzt Filme, Heftchen, wie auch immer sind. Mhm. Ich muss das von meiner Frau verheimlichen. Wir sind zwar noch nicht so lange verheiratet. Nämlich, wie lange? Verheiratet sind wir seit einem Jahr. Ach so. Und wir kennen uns 3 Jahre. Mhm. Und ich kenne, also wie gesagt, ich bin mit dem Thema schon länger behaftet und komme momentan hier nicht aus dem Teufelkreis raus. Mhm. Du leihst dir dann heimlich diese Lesbenpornos aus. Richtig. Und guckst du dir an, damit also so in der Zeit, wo deine Frau nicht da ist, dass sie das nicht mitbekommt. Richtig, richtig. Ja. Wie oft kommt das vor? Ich sag, diese Pornos leihen wir nicht jeden Tag aus oder wie auch immer. Wie gesagt, diese Heftchen sammle ich seit 15 Jahren. Ja. Da musst du ein riesen Archiv von Lesbenpornos haben. Nee, das ist es nicht. Also mir reizt allein der Kick, also nicht dieses Darstellen dieser geöffneten Frauen oder sonst was, sondern nur das Anmachen der Frauen gegenseitig. Mhm. Meine Frage war, dass du ganz viele schon im Keller irgendwie versteckt haben musst, oder? Nee, das sind 7 oder 8 Heftchen, ja. Ach so, und die wechseln dann immer wieder? Und nee, die sind uralt schon. Ach so. Das ist schon eine Sammlung, nur der Kick. Ja, wird das denn nicht mal langweilig? Nach 15 Jahren nur 7, 8 Heftchen, die kannst du doch innen auswendig. Nee, ist wirklich so. Wo hast du die denn versteckt? Die darf ja deine Frau auch nicht finden, ne? Ja, das ist richtig. Wollen wir nicht? Gut versteckt. Wirklich im Keller oder im Schlaf? Nee, schon so, dass sie zugänglich sind. Ah ja, ich will nicht weiterfragen. Aber nicht für meine Frau zugänglich. Verstehe. Aber die Videos, die leistet ihr dann schon aus einer normalen Videothek und die auch... Nee, das läuft auch ganz anders ab, weil dass wir auf die billige Version kommen. Es gibt so Tauschvideos. Mhm. Da kann man sich dann so ein Video holen, den man halt so alle halbes Jahr mal wechselt oder was. Ja. Ach so. Mhm. Also es geht mir eigentlich nicht um das, wie gesagt, dieses offene, dieses also richtig pornomäßige, sondern dieses 2 Frauen miteinander, dieser Reiz. Mhm. Der lässt sich auch jetzt weiter, glaube ich, gar nicht erklären, wenn ich dich jetzt weiterfragen würde, warum musst du denn das nun auch noch neben deiner Ehe haben, ist wahrscheinlich schwer zu erklären. Das ist für mich selber nicht zu erklären. Mhm. Ist die Ehe und die Verbindung mit deiner Frau glücklich? Gut? Sehr glücklich. Denkst du, wenn du mit deiner Frau schläfst, schon mal an diese pornografischen Darstellungen mit 2 Frauen? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Mhm. Hast du denn schon mal früher mal ein Erlebnis gehabt mit 2 Frauen? Also ja, gleichzeitig, ein Dreier? Hattest du? Ja, das hatte ich, ja. Also das hatte ich 3-mal in meinem Leben bis jetzt. Das war doch wahrscheinlich für dich der Himmel dann, ne? Oder? Ja, richtig. Wenn die beiden Frauen auch noch eine bisexuelle Veranlagung hatten, ja, bist du abgegangen wie eine Rakete wahrscheinlich. Ja, so kann man das vorsichtig ausdrücken. Ja, ja. Nun war ich damals noch zu jung, das so richtig auszunutzen, um das ehrlich zu sagen. So, jetzt bist du verheiratet und betreibst das immer noch regelmäßig. Das ist natürlich schon... Ja, ich weiß eben selber nicht, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme, sodass ich sagen könnte, okay gut, ich schmeiß alle Heftchen weg und ich schaue nie wieder ein Porno an in meinem Leben, ja. Weißt du, ich vertrete ja die Auffassung, dass man das in einer Beziehung offensiv ruhig vertreten kann. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man fest liiert ist und der eine sich mal ein Porno anguckt. Oder man ja, das sogar das zusammen macht. Das Problem habe ich, dass meine Frau hier vorbehaftet ist von ihrem Vater. Also sowohl von ihrem Vater sexuell belästigt wurde, sowie auch, dass ihr Vater regelmäßig Pornos ansah. Mhm. Achso, dann hast du gleich eine Abwehrhaltung und kannst da nun wirklich nicht auf Verständnis stoßen. Nee, auf gar keinen Fall. Und sie wird auch bestimmt dann nicht sagen, okay, mach es halt, mir ist es egal. So wird sie nicht reagieren. Nee, auf gar keinen Fall, weil sie eben da einschlägig behaftet ist damit. Hast du denn schon mal so Versuche einfach unternommen, dass du sagst, okay, jetzt mal eine Woche kein Lesbenporno? Ja doch, habe ich auch schon probiert. Aber dann kribbelt es wieder so sehr, dass du in den Keller gehst oder wo auch immer. Ja, zum Beispiel, wenn man hier zwei Wochen im Urlaub ist, dann habe ich ja dieses Zeug auch nicht dabei. Ja. Mhm. Und dann ist es schon so, dass man das schon so plant, man kommt aus dem Urlaub zurück, Koffer auspacken, Wäsche waschen, Frau geht in die Arbeit und nachdem ich mehr Freizeit habe wie meine Frau oder mir die Freizeit besser einteilen kann, dann nutzt man eben die Gelegenheit. Das war die erstbeste. Und dann das ist richtig schon wie ein Drang. Letterst du und dann geht's gleich in dir, Wald ist gleich hoch. Ja, es ist dann gar nicht, dass hier den besonderen sexuellen pornografischen Reiz braucht. Ich verstehe schon, das ist so ein ganz kleiner, feiner Kick bei dir, der dadurch ausgelöst wird. Nicht dieses pornografische, dieses Schenkelöffnende, sondern dieses Küssen von Frauen miteinander, das macht mir einfach an. Ich überlege gerade, ob es eigentlich so schlimm ist, wenn du das einfach so weiter heimlich betreibst. Du beschädigst ja deine Beziehung damit nicht, du beschädigst nicht eure Sexualität, nur so habe ich das gerade verstanden. In gewisser Art und Weise beschädige ich unsere Sexualität. Dadurch, dass du in einer gewissen Art und Weise unehrlich bist, meinst du es so? Einerseits, dass ich in gewisser Art und Weise unehrlich bin. Andererseits, dass das, ich sage mal, wir haben auch einen Kinderwunsch, aber wenn man sich, ich sage ganz einfach, zu oft, zu häufig selber macht, macht man sich das Leben selber schwer, ne? Das heißt, du hast dann doch nicht so viel Lust auf deine Frau. Nee, das, ja und nein, muss ich sagen. Also, ist natürlich klar, wenn man sie am, selben Tag selber gemacht hat. Das geht also immer einher, dass du auch onanierst, wenn du dir diese Sachen anguckst. Ja. Ach so. Sonst hätte ich gesagt, okay, guckst dir ab und zu an und genieße den Sex mit deiner Frau. Aber so ist es natürlich schon ein bisschen komplizierter. Und das ist ja, du empfindest das ja auch als ein Problem und das muss man ja ernst nehmen. Ja, richtig. Ja? Ich empfinde es selber als und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Und du willst da rauskommen, das ist Fakt, ne? Bitte? Und du willst da ja rauskommen, das ist ja Fakt, ja, richtig, ne? Ja, richtig, richtig. Jetzt hörst du im Hintergrund gerade unsere Musik. Ja. Wir rufen dich aber gleich nochmal an und beraten das weiter. Ja. Du legst bitte auf und wir klingeln gleich nochmal bei dir durch. Okay. Okay, bis gleich. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Heute ein bisschen kürzer, weil wir etwas später angefangen haben. Wofür ich mich noch entschuldigen möchte übrigens. In der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir wieder im Radio bei uns live und im WDR-Fernsehen gleichzeitig. Morgen wieder wie immer von der Nacht auf Freitag, von Freitag auf Samstag mit einer freien Themennacht, mit einer freien Telefon-Talkshow, Talk-Radio-Show. Dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Das Thema Ich stand in den Schlagzeilen. Das machen wir am 27.11. Und da möchte ich mit allen Leuten reden, die schon mal irgendwie auf der Bühne standen, im Rampenlicht, in den Schlagzeilen halt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.